Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Wir haben gestern hier bei Schaum oder Hase über Facebooks neue Kampagne, so muss man es nennen, gesprochen, für mehr Zivilcourage und mehr Counterspeech. Es geht darum, weniger Hasskommentare zu haben und es geht um mehr Eigeninitiative. So ein bisschen hört es sich so an, als wenn Facebook das Problem outsourcen wollte. Also wir machen selber nichts, aber wir geben anderen Leuten die Möglichkeit, mehr dagegen bei uns zu tun. Das liegt ganz grundsätzlich auch alles im Eigeninteresse von Facebook, weil die Verschärfung des Tones und die hetzerische Stimmung auf der eigenen Plattform, die führt dazu, zumindest laut einer aktuellen Umfrage des Munich Digital Institute, dass ein Großteil der Facebook-Nutzer das Ganze als zunehmend aggressiv und unangenehm empfindet, bei Facebook unterwegs zu sein. Und sogar ein Fünftel der Leute, also 20%, wird die Plattform deswegen in Zukunft weniger nutzen. Martina Schulte, unsere Netzreporterin, heute hat sich diese Umfrage des Munich Digital Institutes mal genauer angeguckt. Was ist das für eine Studie? Also dieses Munich Digital Institute, das ist eine Art Agentur, Schrägstrich Forschungseinrichtung, zu der sich mehrere bekannte deutsche Social-Media-Agenturen und Berater zusammengeschlossen haben. Und das Munich Digital Institute hat für diese Umfrage zwischen dem 13. und 15. Januar rund 1200 Facebook-Nutzer befragt. Diese Nutzergruppe ist wohlgemerkt nicht repräsentativ, zumindest habe ich dazu keine Angaben gefunden. Man muss also ein bisschen vorsichtig sein jetzt bei der Einschätzung der Zahlen. Dennoch finde ich die Ergebnisse der Studie bemerkenswert, denn die Ergebnisse decken sich so ein bisschen mit dem Gefühl, dass ich in diesen Wochen nach Köln Hauptbahnhof auch gewonnen habe und dass ich ja auch schon ein paar Mal versucht habe zu beschreiben. Also demnach sagen fast 3/4 der Befragten, dass sie eine zunehmende Aggressivität bzw. Emotionalität in den politischen Diskussionen bei Facebook feststellen. 60% der interviewten Facebook-Nutzer sagt außerdem, dass die Stimmung insgesamt ernster geworden ist und fast 3/4 der User haben festgestellt, dass sie im eigenen Feed mehr extreme politische Meinungen finden. Was sagen die Nutzer denn zum Umgang der Menschen untereinander bei Facebook? Auch das deckt sich mit dem, was ich in den letzten Wochen dort erlebt habe. Mehr als ein Drittel der befragten User sagt demnach, dass es mehr persönliche Angriffe gibt. 2/3 der User nimmt mehr Fremdenfeindlichkeit wahr und fast 62% sprechen von einer Zunahme an hetzerischen Kommentaren. So, werden Konsequenzen daraus gezogen? Ein bisschen was habe ich schon angedeutet. Also die meisten erstmal ziehen keine großen Konsequenzen. 70% wollen Facebook wie gewohnt nutzen. Aber 1/5 der User sagt, dass sie Facebook künftig weniger nutzen wollen. 46% der Befragten will Freunde im Netzwerk mit bestimmten politischen Meinungen zukünftig entfreunden. Und über die Hälfte sagt auch, dass sie hetzerische Kommentare zukünftig melden will. Nun muss man natürlich, das sagen die Autoren der Studie auch selber, mit solchen Aussagen in der Umfrage immer ein bisschen vorsichtig sein. Sollte sich aber ein Teil der Befragten tatsächlich so verhalten, wäre das für Facebook natürlich ein ernstzunehmendes Signal. Interessant fand ich übrigens auch noch, was für eine Rolle bei politischen Diskussionen Facebook überhaupt spielt. Darüber wird ja auch viel geredet. Ne? Bringt das eigentlich irgendwas? Hat das irgendeinen Einfluss auf die Meinungsbildung? Und das ist wirklich ganz interessant. Auf der einen Seite sagen die befragten Nutzer nämlich, dass sie sich mehrheitlich zu politischen Themen auf Facebook informieren. Aber weniger als die Hälfte sagt, dass sie sich auch in den politischen Diskussionen beteiligt. Ist eine ziemliche Diskrepanz. Wo kommt die her? Wenn man sich jetzt die Gründe anschaut, warum User sich von politischen Diskussionen fernhalten, dann versteht man den Zusammenhang. Also 2/3 der User sagt, solche Diskussionen seien zu anstrengend. 55% meinen sogar, sie würden zu nichts führen. Spannend ist dabei vor allen Dingen, finde ich, dass die Jüngeren sich zurückhalten. Also vor allen Dingen Facebook-Nutzer zwischen 20 und 39 halten sich in politischen Diskussionen zurück, ebenso wie die Frauen. Also fast 2/3 der Frauen beteiligt sich nicht an politischen Diskussionen bei Facebook. Heißt im Umkehrschluss, alte Männer diskutieren bei Facebook. Was haben wir sonst noch für Schlussfolgerungen aus dieser Studie, aus dieser Umfrage? Also die Autoren schreiben insgesamt, man könne halt erkennen, die Bereitschaft zum offenen Dialog sinke, der Ton wird rauer, der Extremismus nimmt zu und Facebook-Nutzer wollten halt Bindungen eher lösen oder sich zurückziehen, als sich in eine sachliche Auseinandersetzung zu begeben. Also ne, wenn sie Leute halt entfreunden wollen, anstatt jetzt mit denen zu diskutieren, wenn sie mit denen nicht einer Meinung sind. Und das ist natürlich für Facebook jetzt mal abseits dieser ganzen politischen Debatte, die wir ja auch seit Wochen führen, ist da auch wirtschaftlich natürlich für Facebook eine gewisse Gefahr drin. Denn Facebook ist ja darauf angewiesen, dass die Nutzer auf der Plattform interagieren, dass sie dabei soziale Daten generieren, die dann wieder über Werbeformate an die Wirtschaft verkauft werden. Und sollte jetzt nur ein Teil der Nutzer, die angeben, Facebook weniger zu nutzen, das wirklich wahr machen, dann würde natürlich auch die Bedeutung von Facebook im deutschen Werbemarkt sinken. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Die Stimmung, der Ton bei Facebook wird immer rauer, wird immer aggressiver. Das ergibt zumindest eine Umfrage des Munich Digital Institutes. Hat sich für euch angeguckt, Martina Schulte. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?